8. Aufgehoben, Assemblagen. Der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 bis 1831, Zitat, sah in dem Wort Aufhebung den spekulativen Geist der Sprache, der in der Lage ist, gegensätzliche Bedeutungen in einem Wort zu vereinen. Er stellte die drei Momente der dialektischen Aufhebung folgendermaßen dar: die Beendigung, Überwindung einer Entwicklungsstufe, Negation, Tollere, zum Beispiel die Aufhebung eines Gesetzes, Erlasses. Das Erhalten ihrer zukunftsträchtigen Seiten, Aufbewahrung, Konservare. Die Integration dieser Seiten in die höhere Stufe der Entwicklung, wodurch sie eine neue Funktion erlangen. Erhöhung, Elevare, im Sinn von etwas vom Boden aufheben, nach Wikipedia. Mit aufgehobenen Dingen lassen sich allenfalls noch individuelle Räume schaffen. Im Auslegen von Habseligkeiten in der Einrichtung entsteht ein Bild der jeweiligen Person oder der Gruppe. Wenn die Erinnerung nicht mehr möbliert wird, weil alle Gegenstände normiert und austauschbar sind, kann nur die Kunst noch den Zauber von unvermutet zusammentreffenden Dingen sichtbar machen. Die Künstlerin Alicia Quade, geboren 1979, etwa versammelt ausgesuchte Objekte zu Raumskulpturen von großer Schönheit und Aussagekraft. Assemblagen, Found Footage, können als Texte oder Filme gelesen werden, deren Alphabet aus den ausgewählten Objekten besteht. Es gibt keine grammatische Regel, nur bestenfalls eine Vision, eine Einsicht, wie die Dinge sich neu gruppieren lassen. Nicht zu vergessen ist der Zufall. Ordnung und Systematik am Anfang, die Auslegeordnung, gehören zum Prozess. Ich wollte, vielleicht entscheidungsschwach, in meinem Interieur möglichst wenig festlegen, nicht schrauben, nageln, kleben, löten, damit meine Auswahl vorübergehend ist. Ein Angebot, ohne Aufwand, revidierbar. Auf ephemere und doch haltbare Konstruktionen hatte ich es abgesehen. Bindungen, Verflechtungen, Verknüpfungen, Klammern, sogar Gewebe lassen sich lösen, auftrennen und etwas Neues kann entstehen. Man fällt niemandem mit auftrumpfenden Werken auf die Nerven. Assemblagen existieren oft nur im Moment, für eine Ausstellung, ein Foto, einen Augenblick.